Zur Einführung hören Sie nun eine kurze Betrachtung von Gerhard Ahrens. Oscar Wilde war als Künstler Ästhet und als Dandy die Inkarnation englischer Dekadenz schlechthin. Sein Credo war, dass das Leben die Kunst weit mehr nachahmt als die Kunst das Leben. Von der Kunst verlangte er Würde, Bezauberung, Schönheit und Fantasie. Das Werk des Künstlers ist Schöpfung, nicht Nachbildung. Er schafft Werke, die aus der Fantasie und zum reinen Vergnügen geschaffen sind und mit dem Unwirklichen, dem Nicht-Existenten zu tun haben. Das ist der Zauberkreis, in dem durch Kunst das Leben zum ästhetischen Wunder deklariert wird. Die eigentliche Dekadenz besteht für Wilde darin, wenn das gewöhnliche Leben die Oberhand gewinnt und die Kunst keine Rolle mehr spielt. Oscar Wilde hat sein Stück Salome Ende 1891 in Paris geschrieben, wo er bei Mallarmé zu Gast und mit der jungen Generation der Symbolisten in regem Kontakt war, die die Kunst als Streik gegenüber der Gesellschaft begriffen haben. Hier begegnete Wilde auch dem Salome-Stoff in den Herodias-Dichtungen von Flaubert und Mallarmé. Außerdem war aller Welt damals das berühmte Salome-Gemälde von Gustave Moreau bekannt, das zur Ikone des Symbolismus wurde durch die Beschreibung in Huysmans Roman »Gegen den Strich«, der zum Brevier der Décadence-Bewegung im Fin des Siècles wurde. Huysmans beschreibt das Bild der Wollust einer Femme fatale, die Richard Strauss nach dem Drama von Oscar Wilde in seiner Oper »Salome« in Musik gesetzt hat. Es gibt, angeregt vom Bild Moreaus, eine Fotografie, die Oscar Wilde im Kostüm der Salome mit dem Haupt des Johanna anzeigt. Gerhard Rühm greift in seiner Bearbeitung aus den frühen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts auf das französische Original zurück, mit dem Wilde eine Rückkehr der Literatur zum musikalischen Sprachbewusstsein der Griechen gelungen ist. Wilde schwebte ein griechisches Stück vor, in dem er die Musikalität der Sprache ausrichtet an der formalen Strenge einer aristotelischen Dramaturgie. Das Stück wurde sehr vernachlässigt, es ist ja fast nie aufgeführt worden, eben aufgrund der Oper, bedauert Gerhard Rühm und ergänzt, es kommt noch dazu, dass das Libretto der Oper auf der Übersetzung von Hedwig Lachmann beruht, die offensichtlich auf das Englische zurückgeht. Und die englische Version hat ja nicht Oscar Wilde selbst gemacht, sondern sein Freund Lord Douglas. Die Sprache des französischen Originals ist viel archaischer bei Oscar Wilde. Mich hat interessiert, diese ursprüngliche, man könnte fast sagen, spartanische Version von Oscar Wilde ins Deutsche neu zu übertragen. Auch die Personen erscheinen bei Rühm in einem anderen Licht. Salome ist nicht mehr die Femme fatale, sondern ein Mädchen. »Ich sehe die Salome als kindlich, als unschuldig«, sagt er. »Ihre Unschuld besteht darin, dass sie gar nicht weiß, was gut und böse ist.« In dem Sinn könnte man sagen, ist eigentlich die Unschuldige viel eher die Salome bei ihren ganzen Launen als der Fanatiker und sture Feind alles Sinnlichen, Johanna an. Und nun Salome, Hörspiel nach Oscar Wilde in der Bearbeitung und Regie von Gerhard Rühm. Es ist gekommen der Herr, es ist gekommen der Sohn des Menschen, die Zentauren haben sich verborgen in den Flüssen, und die Sirenen sind geflohen aus den Flüssen und schlafen unter den Blättern der Wälder. Wer rief da? Es ist der Prophet, Prinzessin. Ah, der Prophet. Jener, vor dem der Tetrarch sich fürchtet. Davon wissen wir nichts, Prinzessin. Es ist der Prophet Johanan. Ist er schon alt, der Prophet? Nein, Prinzessin, er ist noch jung. Freue dich nicht, Land Palästina, da die Rute dessen, der dich geschlagen hat, zerbrochen ist. Denn aus dem Geschlecht der Schlange wird kommen ein Basilisk und aus diesem, was verschlingen wird, die Vögel. Was für eine seltsame Stimme. Ich will mit ihm sprechen. Ich fürchte, das ist nicht möglich, Prinzessin. Der Tetrarch will nicht, dass man mit ihm spricht. Selbst dem Hohepriester hat er es verboten. Ich will mit ihm sprechen. Es ist nicht möglich, Prinzessin. Ich will es. Bringt ihn her, den Propheten. Ich kann es nicht, Prinzessin. wie schwarz es ist, da unten. Es muss schrecklich sein in so einer schwarzen Höhle. Sie gleicht einem Grab. Bringt ihn her. Anschauen. Hört ihr nicht? Ich will ihn anschauen. Ich bitte euch, Prinzessin, verlangt nicht das von mir. Ihr werdet es tun für mich, wahr, Narabot? Ihr werdet es tun für mich. Ich war immer gut zu euch, nicht wahr? Für mich werdet ihr es tun. Ich will ihn nur anschauen, diesen seltsamen Propheten. Man hat so viel von ihm gesprochen. Ich hörte den Tetrarchen so oft von ihm sprechen. Ich glaube, er fürchtet sich vor ihm, der Tetrarch. Ich bin sicher, er fürchtet sich vor ihm. Ist es so, dass auch ihr, Narabot, ist es wohl so, dass ihr, auch ihr euch vor ihm fürchtet? Ich fürchte mich nicht vor ihm, Prinzessin. Ich fürchte mich vor keinem. Aber der Tetrarch hat es streng verboten, den Deckel von dieser Zisterne zu heben. Ihr werdet es tun für mich, Narabot. Prinzessin, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ihr werdet es tun für mich, Narabot. Ihr wisst wohl, ihr werdet es tun für mich. Schaut mich an, Narabot. Schaut mich an. Ihr wisst sehr wohl, ihr werdet tun, was ich von euch verlange. Ihr wisst es sehr wohl, nicht wahr? Ich weiß es. Bringt den Propheten her. Die Prinzessin will ihn anschauen. Wo ist er, dessen Becher gefüllt ist mit Gräueln? Wo ist er, der in Silber gekleidet sterben wird eines Tages vor dem ganzen Volk? Sagt ihm, dass er kommen soll, um zu hören die Stimme dessen, der gerufen hat in den Wüsten und in den Palästen der Könige. Von wem spricht er? Man weiß es nicht, Prinzessin. Wo ist sie, die, da sie Bilder von Männern geschaut hat, von Chaldäern an die Wand gemalt, sich hingegeben hat der Gier ihrer Augen und Boten geschickt hat nach Chaldäa? Es von der er spricht. Aber nein, Prinzessin. Doch, meine Mutter ist es. Wo ist sie, die sich hingegeben hat dem Hauptmann der Assyrer, die Wehrgehänge tragen um die Lenden und bunte Tiraden auf dem Kopf? Wo ist sie, die sich hingegeben hat den jungen Männern aus Ägypten, die in Leinen und Hyazinth gekleidet sind und Schilde aus Gold tragen und Helme aus Silber und große Leiber haben? Sagt ihr, dass sie sich erheben soll von ihrem Lager der Unzucht und der Blutschande, um zu hören die Stimme dessen, der den Weg bereitet hat dem Herrn, auf dass sie bereue ihre Sünden? Auch wenn sie nie bereuen wird und sich weiter hingeben wird ihren Gräueln, sagt ihr, dass sie kommen soll, denn der Herr hat seine Rute in der Hand. Wie mager er ist, wie eine Säule aus Elfenbein. Man könnte glauben, eine Säule aus Silber. Ich bin sicher, er ist so keusch wie die Mondin. Er gleicht einem Strahl der Mondin. Einem Strahl aus Silber. Sein Fleisch muss sehr kühl sein, wie Elfenbein. Ich will ihn näher beschauen. Nein, nein, Prinzessin. Ich muss ihn näher beschauen. Prinzessin, Prinzessin. Wer ist die Frau, die mich anschaut? Ich will nicht, dass sie mich anschaut. Warum schaut sie mich an mit ihren Augen aus Gold unter den vergoldeten Lidern? Ich weiß nicht, wer sie ist. Ich will es nicht wissen. Schickt sie fort. Nicht sie ist es, zu der ich sprechen will. Ich bin Salome, Tochter der Herodias. Prinzessin von Judäa. Zurück, Tochter Babylons! Nähert euch nicht dem Gesandten des Herrn! Eure Mutter hat die Erde erfüllt mit dem Wein ihrer Sünden, und die Schreie ihrer Lüste sind Gott zu Ohren gekommen. Sprich weiter, Johanan. Deine Stimme berauscht mich. Prinzessin, Prinzessin, Prinzessin. Sprich weiter, Johanan, und sage mir das, was ich tun soll. Kommt mir nicht nahe, Tochter Sodoms, und verbergt euer Gesicht hinter einem Schleier. Schüttet Asche auf euer Haar und geht in die Wüste zu suchen den Sohn des Menschen. Wer ist das, der Sohn des Menschen? Ist er so schön wie du, Johanan? Zurück! Zurück! Ich höre aus dem Palast das Flügelschlagen des Todesengels. Johanan. Wer spricht da? Johanan. Ich liebe deinen Leib. Dein Leib ist weiß wie der Schnee, der auf den Bergen liegt. Wie der Schnee, der auf den Bergen Judäas liegt und in die Täler herabkommt. Nichts in der Welt ist so weiß wie dein Leib. Lass mich deinen Leib anfassen. Zurück, Tochter Babylons! Die Frau ist es, durch die in die Welt die Sünde gekommen ist. Sprecht nicht mit mir! Ich will euch nicht hören! Ich höre nur auf die Worte des Herrn! Ich hasse deinen Leib. Er ist wie eine Wand aus Kalk, über die Schlangen glitten. Wie eine Wand aus Kalk, in der Skorpione hausen. Er ist wie ein ausgeweißtes Grab, das voll von eklen Dingen ist. Er ist schrecklich, dein Leib. Dein Haar ist es, das ich liebe, Johanan. Dein Haar gleicht dem Wein, den schwarzen Trauben, wie sie die Weinstücke Edoms tragen. Dein Haar gleicht den Zedern des Libanon, den großen Zedern des Libanon, die den Löwen und die Räuber beschatten, wenn sie sich vor dem Licht des Tages verbergen. Die langen, finstern Nächte, die Nächte, wenn die Mondin sich nicht zeigt, wenn die Sterne sich fürchten, sind nicht so schwarz wie dein Haar. Lass mich dein Haar anfassen. Zurück, Tochter Sodoms! Fasst mich nicht an! Der Tempel Gottes des Herrn darf nicht beschmutzt werden! Ich hasse dein Haar. Es ist voll Staub und Schmutz. Man könnte glauben, eine Dornenkrone hätte man auf deine Stirn gesetzt. Man könnte glauben, ein Knoten von schwarzen Schlangen schlinge sich um deinen Hals. Nicht deinen Hals. Nicht deine Haare liebe ich. Dein Mund ist es, den ich liebe, Johanan. Dein Mund ist wie ein Scharlachband auf einer Säule aus Elfenbein. Er ist wie ein Granatapfel, zerschnitten mit einem Messer aus Elfenbein. Die Granatblüten, die in den Gärten von Tyrus blühen und noch röter sind als Rosen, sind nicht so rot. Die roten Trompetenschreie, die das Kommen der Könige ausrufen und die Feinde mit Furcht erfüllen, sind nicht so rot. Nichts in der Welt ist so rot wie dein Mund. Lass mich deinen Mund küssen. Nie, Tochter Babylons, Tochter Sodoms, nie! Ich werde deinen Mund küssen, Johanan. Ich werde deinen Mund küssen. Prinzessin, Prinzessin, ihr, die einem Myrrenstrauß gleicht, ihr, die die Taube der Tauben seid, schaut diesen Mann nicht an, schaut ihn nicht an, sagt ihm nicht solche Dinge, ich kann es nicht ertragen. Prinzessin, Prinzessin, sagt nicht diese Dinge. Ich werde deinen Mund küssen, Johanan. Ich will euch nicht anschauen und ich werde euch nicht anschauen. Ihr seid verflucht, Salome! Ihr seid verflucht! Ich werde deinen Mund küssen, Johanan. Ich werde deinen Mund küssen. Töten. Wo ist Salome? Wo ist die Prinzessin? Warum kam sie nicht zur Tafel zurück? Ach, da ist sie. Man soll sie nicht anschauen. Ihr schaut sie immer an. Füllt Wein nach. Salome, komm, trink ein wenig Wein mit mir. Ich habe einen sehr guten Wein hier. Cäsar selbst war es, der ihn mir schickte. Tauch deine kleine rote Lippe in den Wein und dann werde ich ihn trinken. Ich bin nicht durstig, Tetrarch. Hört ihr, wie sie mit mir spricht, eure Tochter? Ich finde, sie hat ganz recht. Warum schaut ihr sie immer an? Bringt Früchte her. Salome, komm, iss eine Frucht mit mir. Ich liebe es sehr, den Biss deiner kleinen Zähne in einer Frucht anzuschauen. Beiß ein wenig ab von dieser Frucht, und dann werde ich sie essen. Ich bin nicht hungrig, Tetrarch. Hört ihr, wie ihr sie geführt habt, eure Tochter? Meine Tochter und ich, wir kommen aus einem königlichen Geschlecht. Was euch angeht, war euer Großvater Kameltreiber. Und ein Räuber war er auch. Ihr lügt! Ihr wisst sehr gut, es ist wahr. Salome, komm, setz dich neben mich. Ich gebe dir den Thron deiner Mutter. Ich bin nicht müde, Tetrarch. Ihr hört ja, was sie von euch denkt. Bringt! Was ist es, was ich will? Ich vergaß es. Ah! Ich erinnere mich. Die Zeit ist gekommen. Was ich vorausgesagt habe, es hat sich erfüllt, sagt der Herr. Der Tag ist gekommen, von dem ich gesprochen habe. Bringt ihn zum Schweigen. Ich will seine Stimme nicht hören. Dieser Mann speit immer Schmutz über mich. Er sagte nichts gegen euch. Und er ist ein großer Prophet. Ich glaube nicht an Propheten. Wie soll ein Mensch wissen, was geschehen wird? Überdies beschimpft er mich immer. Doch ich glaube, ihr fürchtet euch vor ihm. Ja, ich weiß sehr gut, ihr fürchtet euch vor ihm. Ich fürchte mich nicht vor ihm. Ich fürchte mich vor keinem. Doch, ihr fürchtet euch vor ihm. Wenn ihr euch nicht vor ihm fürchtet, warum überlasst ihr ihn nicht den Juden, die euch seit 6 Monaten darum bitten? Genug davon. Er ist ein heiliger Mann. Er ist ein Mann, der Gott geschaut hat. Ah, die Unkeusche! Die Hure! Ah, die Tochter Babylons mit ihren Augen aus Gold und den vergoldeten Lidern! Hört, was der Herr spricht! Lasst kommen gegen sie eine Menschenmenge, dass das Volk Steine nehme und sie erschlage! Bringt ihn zum Schweigen! So ist es, dass ich vernichten werde die Gräuel auf Erden, auf das zurückschrecken alle Frauen, die Gräuel jener nachzumachen. Ihr hört, was er über mich sagt. Ihr lasst ihn eure Frau beschimpfen? Er sagte nicht euren Namen. Was macht das noch aus? Ihr wisst sehr gut, dass ich es bin, die er beschimpft. Und ich bin eure Frau, nicht wahr? Ja, teure und würdige Herodias, ihr seid meine Frau. Und davor wart ihr die Frau meines Bruders. Ihr seid es, der mich seinen Armen entriss. In der Tat, ich war der Stärkere. Doch sprechen wir nicht davon. Ich will davon nicht sprechen. An jenem Tage wird die Mondin rot wie Blut werden. Und vom Himmel werden die Sterne fallen zur Erde, wie von einem Feigenbaum die reifen Feigen fallen. Und fürchten werden sich die Könige der Erde. Bringt ihn zum Schweigen. Salome, tanze für mich. Ich will nicht, dass sie tanzt. Ich habe keine Lust zu tanzen, Tetrarch. Salome, Tochter der Herodias, tanze für mich. Lasst sie in Ruhe. Ich gebiete dir zu tanzen, Salome. Ich werde nicht tanzen, Tetrarch. Ihr hört, wie sie euch folgt. Was macht mir das aus, ob sie tanzt oder nicht? Das macht mir nichts aus. Ich bin glücklich heute Abend. Ich bin sehr glücklich. Nie war ich so glücklich. Warum sollte ich nicht glücklich sein? Er wird sitzen auf einem Thron. Er wird gekleidet sein in Purpur und Scharlach. Seine Hand wird tragen einen goldenen Becher, gefüllt mit seinen Gräueln. Und der Engel des Herrn wird ihn schlagen. Er wird gefressen werden von Würmern. Ihr hört, was er über euch sagt. Er sagt, ihr würdet von Würmern gefressen werden. Nicht ich bin es, von dem er spricht. Er sagt nie etwas gegen mich, der Prophet, außer dass ich Unrecht hatte, die Frau meines Bruders zur Frau zu nehmen. Vielleicht hat er recht. Und in der Tat, ihr seid unfruchtbar. Ich bin unfruchtbar. Ich? Und das sagt ihr? Ihr, der immer meine Tochter anschaut. Ihr, der sie zum Tanzen verführen wollte, zu seiner Lust. Es ist lächerlich, so etwas zu sagen. Ich habe ein Kind. Ihr hattet nie Kinder. Selbst von einer eurer Sklavinnen nicht. Ihr seid es, der unfruchtbar ist. Nicht ich bin es. Ich nicht. Schweigt! Ich sage euch, ihr seid unfruchtbar. Ihr gabt mir keine Kinder. Und der Prophet sagt, unsere Ehe ist keine wahre Ehe. Er sagt, es ist eine blutschänderische Ehe, eine Ehe, durch die ein Unglück geschehen wird. Ich fürchte, er könnte recht haben. Ich bin sicher, er hat recht. Doch ist es nicht die rechte Zeit, von diesen Dingen zu sprechen. Heute Abend will ich glücklich sein. In der Tat, ich bin es. Ich bin sehr glücklich. Es gibt nichts, was mir fehlt. Ich bin sehr erfreut, dass ihr so lustig seid heute Abend. Ihr seid es selten. Salome. Salome. Tanze für mich. Ich bitte dich sehr, für mich zu tanzen. Ich bin traurig heute Abend. Darum tanze für mich. Tanze für mich, Salome, ich flehe dich an. Wenn du für mich tanzt, kannst du von mir alles verlangen, was du willst. Und ich werde es dir geben. Ja, tanze für mich, Salome. Ich gebe dir alles, was du von mir verlangst. Und wäre es mein halbes Königreich. Ihr werdet mir alles geben, was ich von euch verlange, Tetrarch? Tanze nicht, meine Tochter. Alles, und wäre es mein halbes Königreich. Ihr schwört es, Tetrarch? Ich schwöre es, Salome. Tanze nicht, meine Tochter. Wobei schwört ihr, Tetrarch? Bei meinem Leben, bei meiner Krone, bei meinen Göttern. Alles, was du verlangst, ich werde es dir geben. Und wäre es mein halbes Königreich, wenn du für mich tanzt. Oh, Salome, tanze für mich. Ihr habt geschworen, Tetrarch. Ich habe geschworen, Salome. Meine Tochter, tanze nicht. Alles, was ich von euch verlange. Und wäre es euer halbes Königreich. Und wäre es mein halbes Königreich. Als Königin wärest du sehr schön, Salome, hättest du Lust, mein halbes Königreich zu verlangen. Nicht wahr? Sie wäre sehr schön als Königin. Eure Tochter wird für mich tanzen. Nicht wahr? Du wirst tanzen für mich, Salome. Du versprachst, für mich zu tanzen. Ich will nicht, dass sie tanzt. Ich werde für euch tanzen, Tetrarch. Ihr hört, was eure Tochter sagt. Sie wird tanzen für mich. Du hast sehr recht, Salome, für mich zu tanzen. Und nachdem du getanzt hast, vergiss nicht, von mir zu verlangen, was du willst. Alles, was du willst, werde ich dir geben, und wäre es mein halbes Königreich. Ich habe geschworen, nicht wahr? Ihr habt geschworen. Und ich bin immer bei meinem Wort geblieben. Ich bin keiner von denen, die ihr Wort vergessen. Ich kann lügen. Ich bin der Sklave meines Wortes. Und mein Wort, es ist das eines Königs. Nun, anschauen. Salome, worauf wartest du? Ich warte, dass meine Sklaven mir das Kästchen mit den Düften bringen und die 7 Schleier und dass sie mir die Sandalen öffnen. Du wirst mit nackten Füßen tanzen. Das ist gut. Das ist gut. Deine kleinen Füße werden wie weiße Tauben sein. Sie werden kleinen weißen Blumen gleichen, die auf einem Baum tanzen. Schaut die Mondin an. Sie wurde rot. Sie wurde rot wie Blut. Der Prophet hat es vorausgesagt. Er sagte voraus, die Mondin würde rot wie Blut werden. Nicht wahr? Das sagte er voraus. Ihr hörtet ihn alle. Die Mondin wurde rot wie Blut. Ist es nicht so? Es ist so. Und die Sterne fallen wie reife Feigen zur Erde, nicht wahr? Und die Könige der Erde fürchten sich. Einmal in seinem Leben hatte er recht, der Prophet. Die Könige der Erde fürchten sich. Wer ist jener? Der kommt von Edom. Der kommt von Bosra mit seinem Purpurmantel. Der glänzt in der Schönheit seiner Kleider. Und der vorangeht, allmächtig in seiner Größe. Warum sind eure Kleider von Scharlach gefärbt? Lasst uns hineingehen. Die Stimme dieses Mannes bringt mich in Wut. Ich will nicht, dass meine Tochter tanzt, wenn er so schreit. Ich will nicht, dass sie tanzt, wenn ihr sie so anschaut. Kurzum, ich will nicht, dass sie tanzt. Erhebt euch nicht, meine Frau, meine Königin. Es ist vergebens. Ich gehe nicht hinein, bevor sie getanzt hat. Tanze, Salome, tanze für mich. Tanze nicht, meine Tochter. Ich bin bereit, Tetrarch. Füße. Füße. Füße. Füße. Füße. Knie. Füße. Knie. Lenden. Hände. Haar. Brüste. Füße. Knie. Lenden. Hände. Haar. Brüste. Füße. Knie. Lenden. Hände. Haar. Brüste. Füße, Knie, Lenden, Hände, Haar, Brüste, Augen. Füße, Knie, Lenden, Hände, Haar, Brüste, Augen, Mund. Füße, Knie, Lenden, Hände, Haar, Brüste, Augen, Mund. Füße, Knie, Lenden, Hände, Haar, Brüste, Augen, Mund, Zähne, Füße, Knie, Lenden, Hände, Haar, Brüste, Augen, Mund, Zähne, Füße, Knie, Lenden, Hände, Haar, Brüste, Augen, Mund, Zähne. Füße. Hände, Mund. Das war wundervoll. Das war wundervoll. Komm näher, Salome, komm näher, damit ich dir geben kann, was du willst. Ja, Ich bezahle sie gut, die Tänzerinnen, ich. Dich werde ich sehr gut bezahlen. Ich werde dir alles geben, was du willst. Was willst du? Sag. Ich will, dass man mir gleich bringe. In einer Schüssel aus Silber. In einer Schüssel aus Silber? Aber ja, in einer Schüssel aus Silber, sicher. Sie ist reizend, nicht wahr? Was ist es, das du willst, in einer Schüssel aus Silber, meine liebe und schöne Salome? Du bist die schönste von allen Töchtern Judäas. Was ist es, das du willst, in einer Schüssel aus Silber? Sag es mir. Was es auch sein möge, man wird es dir geben. Meine Schätze sind die deinen. Was ist es? Was? Salome. Den Kopf des Johanna an. Ah! Das ist gut gesagt, meine Tochter. Nein. Nein. Das ist gut gesagt, meine Tochter. Nein. Nein, Salome. Das sollst du nicht verlangen von mir. Höre nicht auf deine Mutter. Sie gibt dir immer schlechte Ratschläge. Man darf nicht hören auf sie. Ich höre nicht auf meine Mutter. Zu meiner eigenen Lust will ich den Kopf des Johanna an, in einer Schüssel aus Silber. Ihr habt geschworen, Herodes. Vergesst nicht, dass ihr geschworen habt. Ich weiß es. Ich habe geschworen bei meinen Göttern. Ich weiß es wohl. Aber ich flehe dich an, Salome. Verlange von mir etwas anderes. Verlange von mir mein halbes Königreich. Ich werde es dir geben. Doch verlange nicht von mir, was du eben verlangtest. Ich will den Kopf des Johanna an. Nein. Nein, ich will nicht. Ihr habt geschworen, Herodes. Ja, ihr habt geschworen. Alle Welt hat es gehört. Vor aller Welt habt ihr geschworen. Schweigt! Ich spreche nicht mit euch. Es ist das gute Recht meiner Tochter, den Kopf dieses Mannes zu verlangen. Er stieß wilde Beschimpfungen gegen mich aus. Er sagte schreckliche Dinge zu mir. Sie liebt ihre Mutter. Gebt nicht nach, meine Tochter. Er hat geschworen. Er hat geschworen. Schweigt! Sprecht nicht dazwischen! Höre, Salome, man muss vernünftig sein, nicht wahr? Nicht wahr, man muss vernünftig sein. Ich war nie streng zu dir. Ich habe dich immer geliebt. Anfassen. Vielleicht liebte ich dich zu sehr. Darum verlange nicht das von mir. Es ist schrecklich. Schrecklich ist es, was du von mir verlangst. Offen gesagt, ich glaube nicht, dass es dir ernst ist. Der Kopf eines geköpften Mannes, das ist ein hässliches Ding, nicht wahr? Das ist kein Ding, das eine Jungfrau anschauen soll. Welche Lust könnte es dir bringen? Verbergen. Keine. Nein. Nein, das willst du nicht. Höre mich kurz an. Ich habe einen Smaragd, einen großen, runden Smaragd, den der Liebling Cäsars mir schickte. Wenn du durch diesen Smaragd schaust, kannst du Dinge sehen, die in fernster Ferne geschehen. Cäsar selbst trägt einen ganz gleichen, wenn er in die Arena geht. Aber der meine ist noch größer. Es ist der größte Smaragd der Welt. Nicht wahr? Den willst du. Verlange ihn von mir und gebe ihn dir. Ich will den Kopf des Johanna an. Du hörst mir nicht zu. Du hörst mir nicht zu. Lass mich zu Ende sprechen, Salome. Ich will den Kopf des Johanna an. Nein, nein. Den willst du nicht. Das sagst du nur, um mich zu quälen, weil ich dich anschaute den ganzen Abend. Nun ja, ich schaute dich den ganzen Abend an. Deine Schönheit hat mich verwirrt. Deine Schönheit hat mich schrecklich verwirrt. Und zu viel schaute ich dich an. Doch ich werde es nicht mehr tun. Man sollte weder Dinge noch Menschen anschauen. Man sollte nur in Spiegel schauen. Denn Spiegel zeigen nur Schatten. Oh, oh, Wein, ich bin durstig. Salome, lass uns Freunde sein. Am Ende schau. Verbergen. Was wollte ich sagen? Was ist es? Was war es? Ah, ich erinnere mich. Salome, du kennst meine weißen Pfauen, meine schönen weißen Pfauen, die sich im Garten zwischen den Myrten und großen Zypressen ergehen. Ihre Schnäbel sind golden, und golden sind auch die Körner, die sie fressen, und ihre Füße sind purpurfarben. Der Regen kommt, wenn sie schreien, und wenn sie sich spreizen, zeigt sie am Himmel die Mondin. Sie gehen zwei zu zwei zwischen den Zypressen und schwarzen Myrten, und jeder hat seinen Sklaven, der ihn pflegt. Zuweilen fliegen sie durch die Bäume, zuweilen schlafen sie auf dem Rasen rund um den Teich. Es gibt keine so wundervollen Vögel in der Welt. Es gibt keinen König in der Welt, der so wundervolle Vögel hat. Ich bin sicher, selbst Cäsar hat nicht so wundervolle Vögel. Nun, ja, ich gebe dir 50 von meinen Pfauen. Überall werden sie dir folgen. Und in ihrer Mitte wirst du wie die Mondin in einer großen weißen Wolke sein. Ich habe nicht mehr als 100. Und ich gebe sie dir alle. Nur, du musst mir mein Wort zurückgeben und darfst nicht verlangen, was du verlangtest. Ich will den Kopf des Johanna an. Das ist gut gesagt, meine Tochter. Wie seid ihr lächerlich mit euren Pfauen? Schweigt! Immer schreit ihr dazwischen. Ihr schreit wie ein wildes Tier. Man soll nicht so schreien. Eure Stimme quält mich. Schweigt, sage ich euch. Salome, denke daran, was du tust. Dieser Mann ist vielleicht von Gott geschickt. Ich bin sicher, er ist von Gott geschickt. Er ist ein heiliger Mann. Der Finger Gottes hat ihn angefasst. Gott hat schreckliche Worte in seinen Mund gelegt. Im Palast wie in der Wüste ist Gott immer mit ihm. Zumindest ist es möglich. Man weiß es nicht, aber es ist möglich, dass Gott mit ihm ist. Darum geschehe mir vielleicht, wenn er stürbe, ein Unglück. Sagte er doch, dass am Tag, wo er stürbe, jemandem ein Unglück geschehe? Das kann keiner sein als ich. Nun ja, Salome, du willst nicht, dass mir ein Unglück geschieht. Das willst du nicht. Also höre auf mich. Ich will den Kopf des Johanna an. Du hörst nicht auf mich, aber sei ruhig. Ich bin sehr ruhig. Ich bin ganz ruhig. Höre, ich habe hier Juwelen verborgen, die ich selbst deiner Mutter noch nicht zeigte. Und ganz seltsame Juwelen. Ich habe eine Kette aus vierreihigen Perlen Man könnte glauben, verschlungene Mondinnen mit silbernen Strahlen. Man könnte glauben, 50 in einem goldenen Netz gefangene Mondinnen. Eine Königin trug es auf dem Elfenbein ihrer Brüste. Ich habe Amethyste von zwei Arten, der eine schwarz wie Wein, der andere rot wie Wein, den man mit Wasser verfärbte. Ich habe gelbe Topase gleich den Augen von Tigern und rosa Topase gleich den Augen von Tauben und grüne Topase gleich den Augen von Katzen. Ich habe Opale, die immer brennen mit einem Feuer, das ganz kalt ist, und Opale, die traurig machen und mit Furcht erfüllen vor der Finsternis. Ich habe Onyxe, gleich den Augen einer Toten. Ich habe Selenite, die sich verändern, wenn die Mondin sich verändert und erbleichen, wenn sie die Sonne schauen. Ich habe Saphire, groß wie Eier und blau wie blaue Blumen. Die See atmet darin und selbst die Mondin wird das Blau ihrer Wellen nicht verfärben können. Ich habe Lyte und Berylle. Ich habe Chrysopase und Rubine. Ich habe Sardonyxe und Hyazinthe und Chalcedone. Ich gebe sie dir alle. Ja, alle. Und dazu noch andere Dinge. Das sind Schätze von großem Wert. Das sind unbezahlbare Schätze. Also, was willst du, Salome? Sag mir, was du willst, und ich gebe es dir. Ich gebe dir alles, was ich habe. Nur nicht ein Leben. Ich will den Kopf des Johanna an. Man gebe ihr, was sie verlangt. Es gibt keinen Laut. Ich höre nichts. Warum schreit er nicht, dieser Mann? Ah, wenn mich jemand töten wollte, ich würde schreien. Ich würde mich sträuben, ich möchte nicht leiden. Schlag zu, naher Mann. Schlag zu, sage ich dir. Nein, ich höre nichts. Es ist ein schreckliches Schweigen. Ah, etwas ist zur Erde gefallen. Ah, du wolltest mich deinen Mund nicht küssen lassen, Johanna an. Nun ja, jetzt werde ich ihn küssen. Ich werde ihn beißen mit meinen Zähnen, wie man eine reife Frucht beißt. Ja, ich werde deinen Mund küssen, Johanna an. Ich sagte es dir, nicht wahr? Ich sagte es dir. Nun ja, ich küsse ihn. Jetzt. Aber warum schaust du mich nicht an, Johanna an? Deine Augen, die so schrecklich waren, die voll Hass und Schimpf waren, sie sind nun geschlossen. Warum sind sie geschlossen? Öffne deine Augen. Hebe die Lider, Johanna, an. Warum schaust du mich nicht an? Fürchtest du dich vor mir, Johanna, an, da du mich nicht anschauen willst? Und deine Zunge, die wie eine rote, giftspeiende Schlange war, sie erhebt sich nicht mehr. Sie sagt nun nichts, Johanna an, diese rote Schlange, die ihr Gift auf mich spie. Das ist seltsam, nicht wahr? Wie kommt es, dass die rote Schlange sich nicht mehr erhebt? Es hat dich nicht nach mir verlangt, Johanna an. Du hast mich zurückgestoßen. Du hast zu mir schreckliche Dinge gesagt. Du hast mich wie eine Hure heruntergemacht, wie eine Hure. Mich, Salome, Tochter der Herodias, Prinzessin von Judäa. Nun ja, Johanna an, ich, Ich lebe noch, aber du bist tot und dein Kopf ist mein. Ich kann damit machen, was ich will. Ich kann ihn den Hunden auf die Erde werfen und den Vögeln in die Luft. Und was die Hunde zurücklassen, das werden die Vögel fressen. Ah, Johannaan, du warst der einzige Mann, den ich liebte. Alle anderen Männer erfüllen mich mit Ekel. Aber du warst schön. Dein Leib war eine Säule aus Elfenbein auf einem Sockel aus Silber. Er war ein Garten voll Tauben und Lilien. Er war eine Säule aus Silber mit Schilden aus Elfenbein. Nichts in der Welt war so weiß wie dein Leib. Nichts in der Welt war so schwarz wie dein Haar. Nichts in der ganzen Welt war so rot wie dein Mund. Deine Stimme war ein Weihrauchkessel, der seltsame Düfte verbreitete, und schaute ich dich an, hörte ich seltsame Musik. Ah, warum hast du mich nicht angeschaut, Johannaan? Hinter deinen Händen und deinen Flüchen verbargst du dein Gesicht. Auf deine Augen legtest du die Binde dessen, der seinen Gott schauen will. Nun ja, du schautest ihn, deinen Gott, Johannaan. Aber mich, nie schautest du mich an. Hättest du mich angeschaut, du hättest mich geliebt. Ich schaute dich an, Johannaan, und ich liebte dich. Oh, wie ich dich liebte. Ich liebe dich immer noch, Johannaan. Ich liebe nur dich. Ich bin durstig nach deiner Schönheit. Ich bin hungrig nach deinem Leib. Und weder der Wein noch die Früchte können mein Verlangen erfüllen. Was, Johannaan, werde ich jetzt tun? Weder die Flüsse noch die Seen können mein wildes Verlangen erfüllen. Ich war eine Prinzessin. Du stießest mich zurück. Ich war eine Jungfrau. Du beschmutztest mich. Ich war keusch. Du fühltest meine Adern mit Feuer. Ah, warum hast du mich nicht angeschaut, Johannaan? Hättest du mich angeschaut, du hättest mich geliebt. Ich weiß sehr gut, du hättest mich geliebt, und das Geheimnis der Liebe ist noch größer als das Geheimnis des Todes. Man soll nichts anschauen als die Liebe. Ah, ich habe deinen Mund geküsst, Johannaan. Ich habe deinen Mund geküsst. Deine Lippen schmeckten bitter. War es der Geschmack des Blutes? Vielleicht ist es auch der Geschmack der Liebe. Man sagt, die Liebe hätte einen bitteren Geschmack. Doch was macht das aus? Ich habe deinen Mund geküsst. Tötet diese Frau! Wir brachten Salome, ein Hörspiel nach Oscar Wilde, in der Bearbeitung und Regie von Gerhard Rühm. Es sprachen Katharina Thalbach, Hans Kaninenberg, Margot Leonard, Peter Niemeyer, Peter Lieg und andere. Produktion Westdeutscher Rundfunk 1981.